Cidep Verlag. Effi Briest von Theodor Fontane. Bearbeitet von Achim Seifert. Erstes Kapitel. Es war warm. Die Sonne schien. Auf der Dorfstraße und im Garten vor Schloss Hohenkremmen war niemand zu sehen. Im hinteren Garten des Schlosses saßen zwei Damen an einem Tisch und arbeiteten an einem großen Teppich. Die Jüngere trug ein Matrosenkleid. Sie stand manchmal auf und machte gymnastische Übungen. Ihre Mutter lachte. »Aber Effi«, sagte sie, »willst du denn zum Zirkus? Für eine junge Dame.« »Eine junge Dame solltest du auch nicht so anziehen«, antwortete Effi prompt. »Ich sehe aus wie ein Matrosenjunge. Warum machst du keine richtige Dame aus mir?« »Möchtest du's?« »Nein«, antwortete Effi, umarmte ihre Mutter und gab ihr einen Kuss. »Nicht so wild, nicht so stürmisch, Effi, das geht.« Aber in diesem Moment kamen zwei junge Mädchen in den Garten. Es waren Hertha und Bertha, die Töchter des Schulmeisters. Sie gingen zu Frau von Briest und küssten ihr die Hand. Sie lud sie ein bisschen zu bleiben. »Ich habe noch zu tun, und junge Leute sind am liebsten unter sich. Also auf Wiedersehen.« Dann ging sie hinein. »Wir wollten deine Mama nicht stören«, sagte Hertha. »Gestört habt ihr sie sicher nicht«, meinte Effi. »Sie hat wirklich viel zu tun. Sie erwartet heute noch Besuch, einen alten Freund. Von dem muss ich euch erzählen. Eine Liebesgeschichte mit traurigem Ende. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Er ist Landrat, gute Figur und sehr männlich.« »Das ist das Wichtigste«, sagte Hertha. »Natürlich. Das sagt Papa auch immer.« »Nun, Effi, die Liebesgeschichte mit traurigem Ende. Oder ist es nicht so schlimm?« »Eine Geschichte mit traurigem Ende ist nie schlimm. Erzählst du sie uns jetzt oder nicht?« »Ja, es ist alles ein bisschen sonderbar. Ja, fast romantisch.« »Romantisch? Ein Landrat?« »Ja, ein Landrat. Er heißt Gerd von Innstetten. Er ist so alt wie Mama, 38. »Ein schönes Alter. Da hast du recht«, meinte Effi. »Und die Mama ist auch eine schöne Frau. Und sie ist immer so sicher und fein, nicht so wie Papa. Also Baron von Innstetten. Vor 18 Jahren, er war noch keine 20, war er Soldat bei den Rathenowern und besuchte oft die adligen Familien in der Nähe. Besonders oft kam er bei meinem Großvater zu Besuch. Natürlich nicht, um den Großvater zu sehen. Und ich glaube, auch Mama sah ihn gern.« »Und wie ging es weiter?« »Es kam, wie es kommen musste. Er war ja noch viel zu jung, und als mein Papa kam, der schon Ritterschaftsrat war und das Schloss hier hatte, da gab es keine lange Diskussion, und meine Mutter wurde Frau von Briest.« »Und sag schon, Innstetten? Das Leben hat er sich nicht genommen?« »Nein, das Leben hat er sich nicht genommen. Aber er hat seinen Abschied als Soldat gegeben und angefangen, Jura zu studieren. Erst im 70er Krieg ist er wieder Soldat geworden und hat natürlich auch einen Orden bekommen. Jetzt arbeitet er in der Verwaltung und man sagt, Bismarck und auch der Kaiser halten viel von ihm. Deshalb ist er Landrat geworden in Kessin.« »Kessin? Ich kenne hier kein Kessin.« »Das ist auch weit weg von hier, in Pommern, sogar hinter Pommern, aber es ist ein Badeort am Meer. Im Sommer gibt es dort Feriengäste. Hier besucht er Verwandte und Bekannte, und heute kommt er zu uns.« Die Uhr am Kirchturm schlug 12 Uhr. Der alte Diener kam und sagte, »Das gnädige Fräulein möchte sich bitte für den Besuch fertig machen. Die gnädige Frau meint, der Herr Baron werde gegen 1 ankommen.« »Ach, wir haben noch Zeit«, meinte Effi. »Los, wir spielen noch ein bisschen.« Und schon lief sie fort, hinter die Platanen am Ende des Gartens, und war nicht mehr zu sehen. Die Freundinnen liefen ihr nach und suchten sie. »Effi, Effi«, rief Bertha, »wo bist du? Wir können dich nicht finden.« Plötzlich war Effi wieder da und lachte. Wo warst du? Wollte Hertha wissen, aber Bertha hatte schon Effis Mutter im Garten stehen sehen. Effi lief zu ihr. Ihre Mutter war böse. Noch immer im Matrosenkleid. Und der Herr Baron ist schon da. Ach, Mama, du wirst sehen, wie schnell ich sein kann. Nein, nein, Effi, soll er dich sehen, wie du bist. Ich muss dir nämlich sagen. Sie nahm Effi an beiden Händen. Was denn, Mama? Du machst mir Angst, was denn? Ich muss dir nämlich sagen, Effi, dass Baron Innstetten um deine Hand angehalten hat. Um meine Hand angehalten? Sie lachte. Das ist nicht der Moment für Scherze. Du hast ihn vorgestern gesehen und ich glaube, er hat dir auch gut gefallen. Er ist älter als du, aber das ist vielleicht auch gut so. Er hat Charakter und eine gute Position. Und wenn du nicht Nein sagst, und meine kluge Effi wird sicher nicht Nein sagen, stehst du mit 20, wo andere mit 40 stehen. Höher als deine Mama. Effi sagte nichts. Sie suchte nach einer Antwort. Aber schon stand sie im Gartensalon vor ihrem Vater, einem 50-jährigen, gutmütigen Mann und Baron Innstetten. Er war schlank, brünett und von militärischer Haltung. Effi wurde nervös. Aber hinter Innstetten sah sie nun Hertha und Bertha draußen am Fenster stehen. Sie sahen herein und riefen, »Effi, komm!« Dann liefen sie weg und lachten. Schon beim Mittagessen wurde die Verlobung gefeiert. Man sagte »du« zueinander. Innstetten sollte »Mama« zu Effis Mutter sagen und Briest zu Effis Vater, weil das so schön kurz ist. Nach dem Essen ging Effi ihre Freundinnen besuchen. Hertha und Bertha warteten schon vor der Haustür auf sie. »Nun, Effi, wie fühlst du dich jetzt?« wollte Hertha wissen. »Ganz gut. Ich darf ihn schon beim Vornamen nennen und du zu ihm sagen. Er heißt Gerd. Was ich euch, glaube ich, schon gesagt habe.« »Ja, das hast du. Aber ist es denn der Richtige?« »Natürlich. Das verstehst du nicht, Hertha. Jeder ist der Richtige.« Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung haben und gut aussehen. Gott, Effi, sonst hast du aber anders gesprochen. Ja, sonst. Und bist du auch schon glücklich? Wenn man 2 Stunden verlobt ist, ist man immer glücklich. Wenigstens denke ich mir so. Aber ist dir nicht ein bisschen komisch dabei? Ja, ich denke, das ist normal am Anfang.